extra. Dem Patienten, den Angehörigen und Besuchern muss das Vorgehen gezeigt und erläutert werden. Dies gilt auch für das Reinigungspersonal oder Auszubildende, denen gelegentlich so spezielle Abläufe nicht geläufig oder unbekannt sind. Das Prozedere sollte eingeübt werden. Wir haben es mit Laien zu tun, die wahrscheinlich noch nie einen Mundschutz in der Hand hatten. Das gleiche gilt für die hygienische Händedesinfektion, die bei Betreten und nach Verlassen des Raumes durchgeführt werden muss. Hin und wieder sehe ich, dass die Desinfektion mit angezogenen Einmalhandschuhen durchgeführt wird. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich habe auch schon gesehen, dass Besucher mit Mundschutz und Handschuhen verkleidet auf der Station nach einem Abwurf suchen. Damit verteilen sie möglicherweise kontaminiertes Material auf der Station. Zur Körperpflege wird eine antibakterielle Waschlotion verwendet. Es sollten nur hauseigene Waschlappen oder Handtücher verwendet werden. Diese können dann über die Wäscherei entsorgt werden. Auf der Intensivstation werden nur noch Einwegmaterialien benutzt. Sollte ein Patient mit einer MRSA-Infektion zwecks diagnostischer oder therapeutischer Eingriffe verlegt werden, ist es zwingend erforderlich, die jeweiligen Einrichtungen vorab zu informieren. Dieser Zeitvorlauf sollte so gestaltet sein, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen veranlasst werden können. So sollte zum Beispiel ein operativer Eingriff am Ende eines Tagesprogramms erfolgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.